kann keinem Menschen sagen, warum, aber ich bin zurück. Ich bin früher zurück von der Arbeit. Komm in die Wohnung rein, rufe noch nach ihm, weil er ja da war. Es wollte ja keiner auf mein Kind aufpassen. Ne? Ich hatte ja so ein durchgeknalltes Kind angeblich. Keiner wollte was mit dem Kind zu tun haben, aber ich bilde mir ja alles nur ein. Komm ins Schlafzimmer und mein Mann liegt mit meinem Sohn im Ehebett und reibt sich diesen Jungen auf seinem nackten Geschlechtsteil. Ja? Also ist für mich eine sexuelle Handlung und ist nicht von der Hand zu weisen. So, ich habe meinen Sohn dann runtergeholt, war völlig fertig. Dann bin ich psychisch erstmal total abgekippt und wusste nicht so recht, was ich tun sollte. Also habe ich mein Kind beruhigt, ins Bett gelegt zum Schlafen und sage, und du erklärst mir jetzt erstmal, was das hier sollte. Ja? Den Spruch habe ich gebracht. Daraufhin wurde mein Mann rot, ging und erschien nicht mehr. Er wurde rot und ging? Ja. Ja, das sagt doch alles. Danke. Danke. Genau das. Ich habe dann eine Begegnung der dritten Art gehabt mit einem Mann, der mich auf dem Parkplatz ansprach und irgendwas faselte von, du willst doch nicht irgendwann mal mit einem Kopfschuss enden, wie der Cousin in Siegburg auf dem Parkplatz. Mit diesen Aussagen konnte ich gar nichts anfangen, stand da genauso blöd wie verwirrt und sag, hören Sie mal, kennen wir uns? Sag ich, Sie müssen mich wohl verwechseln. Nee, wenn ich mich schützen wollte, sollte ich doch bitte mal nach Egidienberg kommen. Schob mir einen Zettel zu. Er könnte mir auch was sagen. Das habe ich ja auch gemacht. So, nachdem ich da gewesen bin, bin ich aufgesucht worden und hatte eine Pistole am Kopf. Mit folgendem Spruch. Wir können jetzt ein bisschen russisch Roulette spielen. Ich werde jetzt mal abdrücken. Wenn du Glück hast, lebst du noch was weiter. Wenn eine Kugel rauskommt, hat er sich für uns erledigt. Danach habe ich gar nichts mehr gemacht, jahrelang gar nichts mehr gemacht, weil ich da doch ziemlich verdrängt hatte. Sie waren in eine Falle geraten? Ja. Ja. 4 Leute sind tot, 2 Frauen sind tot, die Morde sind aufgeklärt worden in 2006. Das kam in XY ungelöst. Mhm. Ja, das ist geklärt. Ja, und dann wollte man mich immer zum Mitwisser bewusst machen, damit man mich erpressen könnte. Gut, die Informationen habe ich für mich behalten, weil die Polizei sie ja nicht hören wollte. Mann. Ja, hallo, ich grüße Sie. Ja. Zu Ihrem Rückruf. Ich hatte Ihnen ja auf Band gesprochen, nachdem ich mir die Telefonate da angehört hatte. Und ich muss sagen, da ist sehr, sehr, sehr vieles, was mir in meinem Leben, meiner 41 Jahre auch begegnet ist, ja, womit ich konfrontiert gewesen bin. Meine Situation ist ja momentan die, ich habe einen Kindesentzug durch ein Spiel von einem Mann, der in der Vergangenheit meinen Sohn ja missbraucht hatte, das hatte ich ja erklärt. Richtig. Und jetzt fing das an mit der Rechtsanwaltin Weltin Resch in, nee, mit dem Dr. Jurist Fuchs in Koblenz. Der hatte eine Medizinklage eventuell anzustreben, weil der Kaiserschnitt mit meiner Tochter nicht ganz koscher verlaufen ist. Ich konnte mir 6 Diagnosen aussuchen. Letztendlich wollte das Krankenhaus selbst mir keine Informationen geben und nachdem noch mehr so Geschichten gelaufen sind, sie haben meine Tochter behandelt, ohne mich zu informieren. Die eine Ärztin, Krankenschwester ist angeschrien worden, warum sie das mir gerade erzählt. Das hätte sie mir nicht erzählen dürfen mit dem Herzschaden meiner Tochter und lauter so ein Kram. Ja? Da kam mir so dubios Moment. Vor, dass ich eben ganz einfach dazu übergehen wollte, diesen Kaiserschnitt überprüfen zu lassen, was da jetzt nur Sache war. Habe ich noch eine Frage? Eine Frage noch. Ja. Wir hatten ja vorletzten Telefonat davon gesprochen, wir könnten ein Telefoninterview machen. Ja. Ne? Und da wollte ich fragen, ob Sie damit einverstanden sind. Ich bin mit dem Telefoninterview einverstanden. Ich bin auch den Text bin nämlich, noch am Ich bin nämlich schon beim Aufnehmen. Ach so, kein Thema, können aber Sie ich machen. Ich kann natürlich Namen rausschneiden, aber wichtig ist, wenn... Perfekt wäre es natürlich, falls Sie möchten, dass Namen nicht genannt werden, dass Sie die dann auch im Telefonat nicht benennen. Oh, das wird schwierig. Es sei denn, außer wenn Sie die Leute gar nicht belasten, dann können Sie Namen ruhig nennen. Ja gut, ich sage ja nur die Gangart, wie es abgelaufen ist. Ja. Und von daher sage ich ja nichts Falsches und belaste die Leute ja nicht irgendwo willkürlich oder sonstiges. Welches Telefonat hatten Sie von mir denn gehört, kürzlich? Ich habe alle 10 Anrufe angehört, alle. Von welcher Webseite? Von dieser Endzeit-Telefonate. Irgendwie kommst du weiter auf Telefonate. Sie hatten mir eine Adresse gegeben, hatte ich gehört, eingegeben und die kam dann auch nochmal separat. Die habe ich jetzt leider hier nicht auf dem Zettel stehen. Also ging es da um den Geldkoffer? Die Sache mit dem Geldkoffer habe ich auch gehört, ja. Ja. So Machenschaften sind mir mal untergekommen aus Hörensagen im Bereich Autohandel und Autoschieberei und sonstiges, ja. Ja. Also ist wohl eine gängige Praxis, dass das so gemacht wird. Ja? Ist nicht nur einmal in meinem Leben gewesen, dass ich sowas gehört habe. Hielt ich ganz am Anfang mal für sehr unwahrscheinlich. Heute halte ich sowas nicht mehr für unwahrscheinlich, weil das, was die letzten 3 Jahre so in meinem Leben passiert ist, hat eigentlich bestätigt, was da so gelaufen ist. Ja? Hatten Sie auch mal Begegnungen mit der Psychiatrie? Was heißt Begegnung mit der Psychiatrie? Ich habe in der Psychiatrie gearbeitet und weiß halt von Fällen, wo Patienten unter Medikamente gesetzt werden, damit sie eben stillgestellt sind. Also nicht zur Heilung, sondern aus ganz anderen Gründen? Nee, damit sie den Mund halten und damit da nicht mehr aufkommt. Ja. Die werden einfach stillgestellt, sage ich immer dazu. Ja. Das ist auch so ausgedrückt worden. Dann habe ich mich mit meinem Chef damals angelegt, diesen Herr Laubenthal, habe die Arbeitsstelle ja auch gekündigt. Es hat sich wohl in diesem Heim dann etwas verändert, aber nichtsdestotrotz ist es passiert. Was ich viel schlimmer an dieser Sache fand, war, die haben einen Mitarbeiter beschäftigt, der wegen Drogen auffällig gewesen ist und der die Medikamente der Patienten sich eingesteckt hat, um sie denn dann auf dem Schwarzmarkt weiterzuverkaufen. Das ist also eine Sache... Wurde der verurteilt? Der hat wohl ein auffälliges polizeiliches Führungszeugnis. Aber ist trotzdem eingestellt worden. Ich sollte als Kinderpflegerin eingestellt werden und dann habe ich einen Vertrag vorgelegt bekommen als Krankenschwester. Den Beruf habe ich gar nicht gelernt. Ja, und dementsprechend habe ich mich auch geweigert. Und nachdem ich so ein paar andere Sachen noch mitbekommen habe von Bewohnern, zum Beispiel eine ältere Frau, die einen angebrochenen Wirbel hatte, die sie ständig als Simulantin abgetan hatten, wo ich immer wieder darauf hingewiesen habe, der geht's wirklich nicht gut, schaltet hier mal einen richtigen Arzt ein. Nicht nur jemand, der nur dünn drüber guckt, weil hier kann was nicht richtig sein. Krank hin, krank her, die Frau jammert zu konstant. Und dann noch die Sachen mit diesen Medikamenten, war mir da zu viel. In so einem Bereich wollte ich dann nicht mehr arbeiten. Ja. Ja. Dieselbe Sache ist mir untergekommen im Erzieherbereich, weil ich bin gelernte Kinderpflegerin, auch staatlich anerkannte Kinderpflegerin. Da werde ich jetzt keine Namen nennen, weil da bin ich vereidigt drauf. Das verpflichtet mich also auch lebenslang darüber den Mund zu halten. Ja? Die Art und Weise, wie mit den Krankenkassen abgerechnet wird. Da werden Behinderte dazu benutzt, um sich selbst das Geld in die Tasche zu stecken. Denn letztendlich kommen die Hilfemaßnahmen, die da beantragt sind, nicht bei dem Behinderten an. Ja? Dann versucht man vielleicht möglichst viele Menschen dafür zu gewinnen, dass man möglichst viel Geld in die eigene Tasche erlangt? Richtig, richtig. Das wird auch im Vorfeld so abgesprochen. Ja, aber dann können Sie ja auch, und dann ist das ja leichter für Sie. Sie können hier die Gelder noch beantragen. Warum sollten Sie das nicht? Beantragen Sie das mal beim Staat, dann haben Sie was davon. Das sind meistens Leute, die selber schon genug Geld haben. Macht man das bei Kinderheimen auch so? Ja. Ja. Also was mir persönlich als schlimmster Fall in meinem Leben untergekommen ist, ist ein kleines Mädchen, was von der Mutter nicht gewollt worden ist, die dieses Kind nach Koblenz an eine Arztfamilie verkauft hat für 10.000 Mark. Und das war organisiert über das Jugendamt. Und was haben die dann mit dem Kind gemacht? Was ich hier in Deutschland mitgekriegt habe. Ja, was geschah dann mit dem Kind? Die ist an eine Arztfamilie verkauft worden, weil die Mutter kein zweites Kind haben wollte. Ja, was hat die Arztfamilie denn gemacht? Die haben das großgezogen, das Kind. Die Arztfamilie dann, die 10.000 Euro auch bezahlt haben, Mark. Mhm. Aber als ganz normales Kind und nicht etwa als Patient oder so. Für ein Heim. Als ganz normales Kind, richtig. Mhm. Das war ein ganz normales Kind. Und bei Ihnen fing es an, als Sie gesehen hatten, dass Ihr früherer Ehemann mit dem Sohn etwas angestellt hat. Nochmal bitte. Ihr Skandal fing doch damit an, dass Sie gesehen hatten, dass Ihr früherer Mann mit dem Sohn was angestellt hat. Ja, das ist richtig. Und zwar ist die Sache sehr zurückgreifend auf das Jahr 94, 95. Der Herr Sabel war damals nur mit mir befreundet. Er war ein Mann ohne Ausbildung, er kam aus dem Westerwald. Ich war halt verliebt in diesen Mann, habe vieles am Anfang gar nicht verstanden, auch so diese Verhaltensweisen von ihm, die nachher denn dann erst einen Sinn machen. Ja? Am Anfang, wenn man gar keine Ahnung von solchen Dingen hat, läuft man da einfach blind rein. So, dieser Mann fing dann bei einem ziemlich großen Wirtschaftsunternehmen namens AWD an. Und dieser AWD, das ist auch bekannt, hat auch mehrere Verurteilungen, begeht halt im Punkt Geldwäsche sehr viel seltsame Dinge, ja. Benutzt werden dazu zum Beispiel tote Namen, so haben sie es genannt. Tote Namen sind Telefonbuchlisten von alten Namen, auf die Lebensversicherungen abgeschlossen werden, wo zum Beispiel Schwarzgeld eingezahlt wird oder Aktien, ja, wird eingezahlt, damit das gesäubert wird. Ja. Dieses Geld wird aus der Lebensversicherung in Raten wieder rausgezogen, auf mehrere Konten gesplittet und dann ins Ausland geschafft. Gewerbsmäßig. Ja. Der AWD macht das fast mit jedem Mitarbeiter, damit sie erpressbar bleiben. Und es gibt da so diese Elite, wie sie es nennen, die in den oberen Etagen dann arbeiten, die das Ganze fördern. Diese Sache, die jetzt zum Beispiel vor ein paar Tagen mit diesem HMI-Kram, mit diesen Versicherungsgesellschaften im Fernsehen kam, dass sie da Feste mit Prostituierten und Sonstiges feiern, das ist ja nicht nur da so. Die Mitarbeiter, die von da kommen, arbeiten zum größten Teil heute beim AWD. Mhm. Und der AWD ist ein Verein, der angeblich unabhängig ist, was ganz und gar nicht so ist. Die Deutsche Bank steckt damit drin, die Commerzbank steckt damit drin, weil das sind die Banken, die man braucht, um Konten erstellen zu können. Bis heute so wirklich dieses Komplott aufkippen lassen können, hat keiner, weil das ganz einfach abgewickelt wird. Man geht hin, nimmt einen Mitarbeiter, der wird verpflichtet, ein Konto aufzumachen für das Schmugeld, Schwarzgeld. Legt das auch darüber an und muss dafür Sorge tragen, dass das weiterhin gesplittet wird. Wird aber von oben angehalten dazu, dies zu tun. So und somit sind die Mitarbeiter gleich gefangen. Und in welchem Moment weiß der Mitarbeiter, dass er etwas Illegales tut? Das wissen wir eigentlich recht am Anfang. Die oberen Riegen wissen das sehr, sehr schnell. Ja, das habe ich denn dann durch meinen Ehemann, weil ich mit dem Mann verheiratet war, sehr schnell mitbekommen können, selbst ich als Außenstehende, weil ich mich ja nicht einbinden lassen habe. Weil die gehen auch hin und nehmen die Ehefrauen alle immer mit auf die Seminare. Dann wird ein psychologischer Test gemacht, inwieweit man diese Ehefrau mit einbinden kann. Weil du bist ja für deinen Mann und für deine Familie, ja? Und dann wirst du deinen Mann ja schon schön gängig unterstützen. Ihr wollt ja nur leben. Ja. So. Das erste Mal den Mund aufgemacht habe ich 1998 auf einer Veranstaltung vom AWD. Da habe ich mich mit dem Maschmeyer persönlich angelegt und mit dem Chef der Deutschen Bank persönlich im Gespräch, weil ich das nicht für korrekt fand. Ist nicht sehr schlau, da den Mund aufzumachen. Das habe ich dann im Nachhinein mitgekriegt. Denn da hat er ja sein Konzept geändert. So waren jetzt nicht mehr die Drückerkolonne, sondern sie sind die hochverständige Versicherungsgesellschaft, die den Menschen ja nur helfen wollen. Ich sag immer, derjenige, der, Geld machen möchte, braucht auch immer irgendeinen Loser an seiner Seite, auf den er abtreten kann. Mhm. Angefangen hat das, wie hat das mit dem AWD angefangen? Jetzt erzählen Sie erst einmal, was da Sie gesehen haben mit Ihrem Mann. Dass er beim AWD war, ist ja die eine Sache. Aber Sie hatten ja einen privaten Konflikt, als Sie gesehen hatten, dass er etwas mit dem Sohn angestellt hat. Ja, aber ich muss da noch ein Stückchen ausholen, fällt mir gerade ein. Das war nämlich davor gewesen. Mein Ex-Mann hat mal irgendwas gemauschelt von, er würde gern 1,2 Millionen D-Mark anlegen. Von einem nicht sehr... nicht von einem Normalbürger so. Ja, das hat er also dementsprechend auch unterstrichen, dass das eventuell nicht ganz legal sein könnte. Mhm. Und dann habe ich gesagt, was ich davon halten würde. Sag ich, was ich davon halten würde, sag ich, würde das aufkippen lassen, dann machst du keine Steuererklärung mehr mit mir. Mhm. Ja, weil er musste ja, die Frauen werden ein Stück weit mit involviert, wissen aber nicht genau Bescheid, wie es läuft. Aber sie sind da fast belastbar. Sie sind dann fast schon belastbar. Richtig. Ich war aber mal ein halbes Jahr selbsttätig für den AWD und ich bin keine dumme Person und ich bin schon in der Lage zu trennen, was richtig und falsch ist und wo es mit Schwarzgeld losgeht und was legal ist und was nicht legal ist. Ja. Ich habe mal fürs Land gearbeitet und von daher bin ich nicht völlig blöd. Ja? Ich habe mich ja dann immer wieder gegen den AWD gestellt durch diese Geschichte, weil da gab es einen riesen Ehestreit drum. Ja? Dann gab es auch mal auf in dem Hause in Koblenz-Metternich eine ziemlich prekäre Situation, als die Manager sich da alle zum Gespräch getroffen haben. Da bin ich reingeplatzt. Ich habe natürlich sehr offen gesagt, was ich denke. Daraufhin hatte ich dann Hausverbot, nicht nur in Koblenz, sondern generell für den AWD. Und ab da ging das los. Dann fing der AWD immer an, dass der Sabel sich von mir trennen sollte. So, und was ich nie so ganz begriffen habe, war, was ich eigentlich in dem Spielchen hier so tue. Sein sollte, ja. Dann wurde mal gemauschelt, es wurde ja gesehen, dass ich ein großes Sparbuch habe. Dieses Sparbuch war aber generell damals nicht mein Geld gewesen. Ich habe für meinen Vater seine Rente verwaltet. Das war eine größere Nachzahlungssumme. Da waren sie dran interessiert, kam alles später raus. Ne? Das wusste ich zu der Ehezeit noch nicht. Und dann kam der Skandal hoch 3, dass ich am 27.12.98 pornografische Kinderbilder auf dem Rechner meines Mannes gefunden habe. Wie viele? Ungefähr nur. Geschätzt 25 mindestens. Mhm. Ich habe dann nicht weitergeguckt. Ein bisschen pornografisch oder mehr? Ganz pornografisch. Extrem. Aktfotos von kleinen Jungs. Aktfotos. Mhm. Da kann man also nicht mehr sagen, man würde das erotisch finden, es war schon extrem strafbar. Nee. Richtig in Pose gesetzte Kinder. Sexuell in Pose anregende Bilder. Was taten Sie dann? Ich war natürlich sehr erschrocken, weil das war mehr ein Zufall, dass ich da reingekommen bin. Normalerweise hatte mein Mann ein Passwort drauf liegen und ich habe so ausprobiert, wie komme ich wieder in meine Patension der Platte rein und habe wohl das richtige Passwort eingegeben. Ja, da ich mehrere probiert hatte, wusste ich dann aber auch selber das Wort nicht. Zufall. Ja, ich hatte mehrere ausprobiert, die ich mal mitgetrischt habe, ja, oder auf dem Zettel gelesen habe bei meinem Mann. Und dann war ich halt da drin. So, Fakt ist, dass ich meinen Mann leider darauf angesprochen habe. Das war mein Fehler. Dann gab es, er sagte dann, an dem Tag, als ich die Bilder fand, sagte er zu mir, er geht gerade Zigaretten holen, dann könnt ihr mit mir drüber reden. Die wären mit Sicherheit durch seinen Freund Willi draufgekommen. Weil der auch schon mal bei uns im Internet saß, habe ich das nicht zu unwahrscheinlich gehalten. Ja? Sowas wie, da laden sich auch Dateien selbst runter. Ja? Mhm. War nicht schon mal ein Begriff, aber heute weiß ich, man muss die dafür anklicken, um dazu sich auch runterladen. Das wusste ich damals nicht. Auf jeden Fall gesagt, getan. Dann kam ja mein Mann nicht zurück. Ließ seine Schwester bei meiner Schwester, wo ich mich aufhielt, dann anrufen, um zu erfragen, wo denn der Bruder wäre wegen der Steuererklärung. Die hatte noch nie bei meiner Schwester angerufen, das war so suspekt. Auf jeden Fall ist mein Ehemann dann in die Wohnung gefahren, hat nur den Rechner rausgeholt und verschwand. Anstatt mit Ihnen darüber zu reden? Ja. Also war ja klar, die Bilder waren gezielt von ihm drauf. So, und dann gab es ja eine angeblich eingereichte Scheidung von meinem Mann. Dann erpresste er mich über den Geldweg, weil ich ja schon abhängig war. Ja, ich war insofern abhängig, ich hatte eine recht schwierige Schwangerschaft. Und meine Einnahmen sind ja nicht mehr so geflossen, weil ich Krankengeld bekommen hatte. So, jetzt hatten wir ja Kind, Rind, Wohnung und Sonstiges und das waren immense Kosten, weil er selbstständig war. So. Dann habe ich ab dem 27.12. ihn nicht mehr wirklich in die Nähe meines Sohnes gelassen. Habe das also wirklich torpediert. Da muss ich meinem Ehemann recht geben. Die Aussage stimmt. Und habe das Jugendamt eingeschaltet. Und da ab da, dieser ominösen Scheidungseinreichung und Jugendamt, geht die Geschichte los bis heute. Aber Sie hatten ihn doch mal erwischt. Ja. Da komme ich jetzt zu. Und zwar ist im Januar dann was ganz Seltsames passiert. War das nachdem das Jugendamt schon involviert war? Das war zumindest drüber informiert. Ich habe gesagt, ich habe die Vermutung, weil ja Verhaltensauffälligkeiten an meinem Sohn bestanden, ich habe die Vermutung, dass mein Mann unseren Sohn angepackt hat. Ich habe die Vermutung. Ja, wie kam es denn dann dazu? So, dann schaltete ich das Jugendamt ein, dann gab es erstmal riesen Schlammschlacht, was ich nicht alles bin. Da gibt es ganz, ganz viele Lügen über meine Person, die so nicht stimmen. Die hat natürlich alle meinen Mann reingebracht. Das Jugendamt hat dann mich dazu verpflichtet, den Umgangskontakt zuzulassen. Und jetzt kommt der Hit. In diesen ganzen Schadelamengen hatten wir am 7.1.1999, war dann 99 die Jahreszahl, ich komme immer mit den Jahreszahlen, auf jeden Fall Anschluss. Nach den gefundenen Bildern im Dezember, der Januar, das Jahr drauf, habe ich angeblich einen Selbstmordversuch gemacht mit einer Klinikpackung Tramal. So, jetzt muss ich dazu sagen, Schmerzmittel habe ich wohl genommen, aber nur die Tabletten Dolomin. Habe ich auch diesem Arzt, diesem Mann, diesem Krankenfahrer, diesem Pfleger, habe ich das auch gesagt, weil die sprachen mich an. Ich hätte gerade probiert, mich umzubringen oder ich würde mich umbringen wollen. Meine Schwester kam ganz aufgeregt rüber, gib mir das Messer, keine Ahnung, was da gelaufen ist. Und ich war schon, dadurch, dass ich ja auch ziemlich viele körperliche Schmerzen hatte, das war meinem Mann ja bekannt, ne? Ich habe eine Skoliose, ich war körperlich ziemlich runtergewirtschaftet durch diese Schwangerschaft und was da so im Anschluss alles gelaufen ist durch diesen Psychoterror und war halt gesundheitlich nicht in Höchstform. Ja? Ja. So rausgestellt hat sich dann, ein Messer habe ich ja gar nicht gehabt, wie mein Mann meiner Schwester gegenüber geschildert hat. Also ihn bedroht mit dem Messer habe ich auch nicht. Ja? Ich habe überhaupt gar keins gehabt, ich lag nur im Schlafzimmer im Bett und wollte schlafen. Und dann tauchten ja plötzlich Krankenwagen und Gedöne auf. Ich müsste jetzt mitgehen. Ich hätte probiert, mir mein Leben zu nehmen. So. Jetzt wurde mir ja immer wieder untergeschoben. Und wenn du einen Blackout hast, einen Blackout habe ich definitiv ab dem Punkt, wie ich mit dem Krankenwagen mit bin, als ich Bewusstsein verloren habe. Definitiv. Ja? Eines kann ich sagen, mein Mann war an dem Tag zum Gespräch eingeladen, wegen der Scheidung, wegen dieser Klärung, das muss man klären, du wirst immer wieder auf diesen Mann zurückgedrückt. Ob es nur Anwälte sind, ob es Gericht ist, ob es das Jugendamt war, die drücken dich auf diesen Mann zurück, egal was passiert ist. Und ich stand ja ohne Gelder da, mein Ausweis hat er mitgehabt, Geld aber antragen konnte ich also zu dem Zeitpunkt nicht, weil die dann nach dem Ausweis fragen. Dann habe ich versucht, einen neuen Ausweis, also ich habe einen neuen Ausweis beantragt. Als ich den hatte, lag mein Ausweis dann wieder in der Wohnung, weil er ja auch noch einen Schlüssel hatte. Dann hatte ich ja die Schlösser ausgetauscht, nachdem die Geschichte passiert ist. Dann tauchten plötzlich irgendwelche Leute auf, die Gelder von einem Herrn Sabel haben wollten, weil er irgendwelche Geschäfte gemacht hat, welche auch immer, das weiß ich nicht, da blicke ich bis heute nicht durch, also ein Riesenchaos. Auf jeden Fall habe ich dem Jugendamt vertraut, die Kontakte dann auch zugelassen und jetzt kommt der Fehler von mir und das ist der größte Fehler meines Lebens. Ich musste arbeiten, weil ich das Geld brauchte, weil er keins gezahlt hat. Er hat mir dann so alle 2 Monate mal 100 Euro untergeschoben, aber ich musste ja noch Schuldverpflichtungen von ihm bezahlen. Ja, also ich kam überhaupt hinten und vorne nicht klar. Bin dann auch in einer Familie gewesen, habe da auch gearbeitet. Und ich dachte, naja, komm, vielleicht täuschst du dich, vielleicht bildest du dir diesen Verdacht des sexuellen Missbrauchs auch nur ein. Halt mal einen Ball flach, seh zu, dass du das finanziell hinkriegst und lass dich von dem Mann nur scheiden. Das war meine Überlegung. Größter Fehler meines Lebens. So, Mann war mit dem Jungen alleine. Ich war auf der Arbeit und ich hatte ein sehr unruhiges Gefühl. Ich kann keinem Menschen sagen, warum, aber ich bin zurück. Ich bin früher zurück von der Arbeit. Komm in die Wohnung rein, rufe noch nach ihm, weil er ja da war. Es wollte ja keiner auf mein Kind aufpassen. Ich hatte ja so ein durchgeknalltes Kind angeblich. Keiner wollte was mit dem Kind zu tun haben, aber ich bilde mir ja alles nur ein. Komm ins Schlafzimmer und mein Mann liegt mit meinem Sohn im Ehebett und reibt sich diesen Jungen auf seinem nackten Geschlechtsteil. Ja? Also ist für mich eine sexuelle Handlung und ist nicht von der Hand zu weisen. So, ich habe meinen Sohn dann runtergeholt, war völlig fertig. Dann bin ich psychisch erstmal total abgekippt und wusste nicht so recht, was ich tun sollte. Also habe ich mein Kind beruhigt, ins Bett gelegt zum Schlafen und sage, und du erklärst mir jetzt erstmal, was das hier sollte. Ja? Den Spruch habe ich gebracht. Daraufhin wurde mein Mann rot, ging und erschien nicht mehr. Er wurde rot und ging. Ja. Ja, das sagt doch alles. Danke. Danke. Genau das. Ich habe da damals, dadurch, dass ja mein Sohn auch verhaltensauffällig war, ich zu viel Stress und Bimbamborium drumherum hatte, nicht wirklich durchdacht. Ich war völlig neben der Spur, weil ich ja nicht richtig gehandelt habe mit dem Rechner. Das schwörte mir ja immer wieder im Kopf rum, diese Bilder. Die kann ich ja natürlich nicht vergessen. Und ich kann auch nicht vergessen, was er mit unserem Sohn gemacht hat. So, dann hatten wir einen Deal ausgehandelt, nach langem Hin und Her, mit Mordversuchen, mit Bedrohung, mit allem drum und dran, was auch durch den AWD gezielt kam, weil ich hatte einen Telefonanschluss im Taubenweg damals. Dieser Telefonanschluss wurde gekündigt, weil ständig überhöhte Rechnungen kamen. Dann wurde durch einen Techniker festgestellt, dass meine Leitung angezapft worden ist. Also, wie gesagt, wurde der gekündigt. So. Diese Nummer wurde nicht totgestellt. Normalerweise legt man die brach für ein halbes Jahr und dann wird die erst wieder weitervergeben. Bei meiner Telefonnummer war es so, die ist irgendwo auf dem Hettesdorfer Berg bei einer Krankenschwester gelandet, weil die Claudia Schirmer rief damals meine alte Telefonnummer an und wurde sofort von einer Krankenschwester angeschrien, ach, Sie sind die Frau Sabel. Ihnen droht mal hier laufend um Leib und Leben. Ich kann hier schon nachts nicht schlafen. Ich bin ein rechtschaffender Bürger und ich muss morgens auch wieder aufstehen für meinen Dienst. Stellen Sie das mal ab. Das ist mir dann irgendwann auch erzählt worden. Da war ich ziemlich erzürnt drüber, dass meine Freundin mich nicht direkt informiert hat. Und da sagte sie mir aber, ich wusste ja nicht, wo ich dich kriegen kann. Sag ich, dann hättest du dich ins Auto setzen sollen und mir das gerade mal mitteilen sollen. Sag ich, dann hättest du mal zu mir kommen müssen. Ja? Hat sie aber nicht getan. Der Fehler ist halt auch passiert. Ich wusste ja nicht. So. Was ich sagen kann, ist, dazwischenzeitlich, wenn ich ABD-Mitarbeitern begegnet bin, ich immer sehr abweisend, kalt und bedrohend behandelt worden bin. Ja, ich habe da nichts verloren und die Steimel, wenn ich den Namen schon höre, kann ich ja eh kotzen. So Sachen sind mir ja laufend an den Kopf geschmissen worden, obwohl ich ja eigentlich mit dem AWD gar nichts zu tun hatte. Mein Mann hat für diesen Konzern gearbeitet, nicht ich. Jetzt kommt der nächste Hammer. Mein Mann hat meine Freunde dazu benutzt, Aktienanlagen zu eröffnen, indem er hingegangen ist. Alle 3 Monate hat er sich die Zinserträge rausgezogen, weil er als Versicherungsvertreter kann hingehen und kann diese Konten verwalten, was er auch brav getan hat. Hat sich die Gewinne rausgezogen, so ich sage jetzt mal alle 3 Monate, und hat dem Kunden aber nur den Jahreskontoauszug gegeben. Somit ist für den Endkunden gar nicht nachvollziehbar, was dazwischendrin passierte. Hat man jetzt einen dummen Kunden, der auch nicht fragt, wo sind denn die Kontoauszüge von vorher, dann hat man das Geld in der Tasche. Dieses Geld wird zwischengelagert, festgehalten, bis einem Kunden was auffällt. Wenn einem was auffällt, wird der Schaden wieder gut gemacht und zurückgezahlt. Merkt der Kunde es nicht, ist das Gewinn. Ja. Dann hatte ich lange Ruhe durch den Deal, dass ich meinem Mann gesagt habe, ich lasse ihn in Ruhe, wenn er das Kind in Ruhe lässt. Und jetzt kommt 2008 der fatale Fehler. 2003 fing das eigentlich schon an. Ich kriege plötzlich 2003 eine SMS von meinem Ex-Mann Sabel. Ich bin gleich da, wo kann ich parken? So. Mich drehte das natürlich direkt schon wieder emotional sehr an, weil ich sehr, sehr viel Leid durch ihn erfahren habe. Dachte mir aber nichts weiter bei. Im Dezember kommt dann plötzlich ein Anruf von ihm. Das habe ich auch noch ziemlich wegdrücken können. Dann kam wieder ein Anruf von seiner Frau. Dann kam plötzlich dieser Satz von der Claudia. Wie sieht das aus, wenn ein Mann ein Kind sexuell missbraucht? Und dafür war ich natürlich dann empfänglich. Da bin ich drauf reingefallen. Dann habe ich ein Gespräch mit ihr geführt, habe ihr gesagt, sag ich, Claudia, du bist so dämlich, was kriegst du noch ein Kind mit ihm? Sag ich, ich habe dir damals schon gesagt, er hat unseren Sohn angepackt. Dann tat sie den Verständigen und sie wäre so isoliert und sie würde gerne wieder nach Hause ziehen und bla bla bla Gedöne, die Ehe wäre kaputt. Und dann habe ich gesagt, pass auf, wenn du Anzeichen hast, bring das Kind zum Kinderpsychologen, sollte dabei rumkommen, können wir gemeinsam anzeigen. Sag ich, mehr tue ich für dich nicht, ich habe da keine Verantwortung für. Sag ich, du wusstest, was du getan hast. So, gesagt, getan, dann ging aber plötzlich wieder die Geschichte mit dem Sabel los. So, jetzt kommt mein neuer Partner ins Spiel. Mit diesem neuen Partner habe ich ein Kind bekommen und mein Ex-Mann nicht dumm. Er machte diesem neuen Partner klar, dass ich mit dem Ex-Mann nochmal geschlafen hätte und dass die Tochter gar nicht von ihm ist. War eine Lüge? Ist eine Lüge, meine Tochter war ein Frühchen, er war nur zu dumm, zu erkennen. Er hat das falsch berechnet. Es hat vom Zeitrahmen gepasst, wenn das Kind normal gekommen wäre. Ja. Aber er als Mann hat das total verdreht und war selber gerade emotional in einer schwierigen Situation und hat dann ein Riesenchaos geschaffen. Ingo Sabel geht hin, tippt einen Text, lässt den von diesem Mann unterschreiben, wie sehr ich meine Kinder misshandeln würde und Jugendamt kommt und entzieht mir beide Kinder. Vorher war der Sabel nicht dumm, fährt ins Krankenhaus, wo meine Tochter liegt und ich hieß zu dem Zeitpunkt noch Sabel, stellt sich mit Sabel vor und sagt, ich bin der Mann, meine Tochter liegt hier, ich müsste mal dringend mit einem Arzt über meine Frau sprechen. Faselt dieser Psychologin irgendwas vor, soweit kam ich im Streitgespräch, dass sie sich da verplappert hat, der Mann sagte mir, ja, er käme nicht mehr mit ihnen klar. Daraufhin schrieb ein Herr Sandrieser aus dem Kemperhof einen Bericht an Jugendamt mit dem Satz drin, dass ich psychisch krank sein könnte, mit dem Verdacht. Ich könnte psychisch krank sein. Somit hatte das Jugendamt die Aussage eines Mannes, der den Jungen jahrelang nicht mehr gesehen hat, die Aussage des Vaters meiner Tochter und die Sache mit dem Arzt. Und ab da wird das sofort von dubios und verstrickt, dass ich selber extrem lange gebraucht habe, um das überhaupt mal zu entwirren. Jugendamt hat mich dann ständig geblockt. Aus mir haben sie jetzt gemacht, ich bin ein Gewalttäter. Ich bedrohe Menschen um Leib und Leben. Die Anwälte haben mein Einspruchsrecht, die Fristen verwirken lassen, haben das eingereicht, wieder zurückgezogen, ohne mein Zutun. Zurückgezogen, ohne dass sie das wollten. Ja, ich habe nämlich den Einspruch selber gefaxt, weil so schlau war ich noch. Die Anwältin hat ja nicht agiert, die haben das so verschleppt, ja? Ja. Damit die Zeit einfach verstreicht. Dann sind mir Straftaten verheimlicht worden, für die ich dann urplötzlich bei einem Gerichtstermin verurteilt wurde, sprich Verfügung. Mein Ex-Mann behauptete, ich wäre in Aachen gewesen, bei ihm zu Hause, hätte ihn bedroht und hätte versucht, ihn mit dem Auto umzufahren. Das ist eine Altgeschichte vom AWD und zwar hat sein Vorgesetzter, Herr Thomas Brietz, versucht, mich mit Kinderwagen mit dem Auto umzufahren. Das ist also eine Altsache zwischen Sabel und mir gewesen. Ja, wie war das? Wie kam es dazu? Passiert? Erklären Sie Bitte? Mal. Ja, schildern Sie das mal. Ich bin zum AWD gefahren, wutentbrannt und wollte mit meinem Ex-Mann in puncto Geld etwas klären. Ja. Weil er die Miete wohl wieder zurückgebucht hatte und Gelder von meinem Konto abgebucht hat, über die er keine Verfügung hatte. Konto Lahnstein Schnitzius. Herr Schnitzius meinte, wenn er mit mir verheiratet ist, darf er auch meine Gelder eingreifen. Nein, wir hatten kein gemeinsames Konto Und die Gelder, die da reingingen, waren für die Kosten da. Nur mein Mann war schlau. Er hat mich vorher erstmal ins Finanzielle ausgesetzt, damit man mich besser erpressen kann. Weil Geld angeboten hat man mir danach ja auch. Mhm. Wenn ich bitte den Mund halte, könnten wir alles in Güte reinigen, bereinigen. Wie viel brauchst du? Sind 50.000 genug? Ja. Die sind mir auch auf den Tisch gelegt worden. Die kannst du jetzt direkt mitnehmen. Du musst nur den Mund halten und dich raushalten. Auf jeden Fall. Gesagt, getan. Herr Sabel geht mit Claudia Sabel zum Gericht und lässt eine Verfügung stellen. Das ist ja soweit noch in Ordnung. Ja, kann er ja gerne tun. Aachener Gericht lässt mich vorladen und verurteilt mich, obwohl ich einen Zeugen gebracht habe, der das nicht an dem war. Verurteilt mich auf diese Verfügung. Ja, was war Grund der Verfügung? Grund der Verfügung ist, dass ich angeblich versucht habe, meinen Mann umzubringen. Und Inhalt der Verfügung war, dass Sie sich nicht nähern dürfen? Ich darf mich nicht nähern, ich darf ihn in Wort und Bild nicht veröffentlichen, ich darf nicht über die Sache reden, was damals passiert ist. Ob er meinen Sohn nur sexuell missbraucht hat oder nicht, tut heute nichts mehr zur Sache. Und jetzt kommen wir zu dem Gericht Neuwied zurück, weil das lief alles parallel. Kein Wunder, dass das für mich sehr belastend war, weil ich ja auch über die Situation, wie Gericht arbeitet, nicht unbedingt informiert war. Das weiß ich heute, das wusste ich aber nicht, als die Geschichte begann. So, Strafprozess sexueller Missbrauch an Schutzbefohlenen. Die Anzeige habe ich gestellt, nachdem ein fremder Mann in der Schule meines Sohnes war. Und mein Ex-Mann mir ja immer, schon damals, gedroht hat, er würde diesen Jungen kriegen, egal wie. Und dann könnte ich mal zusehen, wie ich es beweise. Hm? Ja. Also hatte ich Angst, bin zur Polizei, habe auch eine komplette Aussage gemacht mit den Bildern, mit diesen Drogengeschäften, die da gelaufen sind, mit den Geldwäschesachen. Also eine sehr, sehr lange Aussage, ja. Diese Aussage ist dann zur Staatsanwaltschaft gegangen. Die Anklage wegen sexuellem Missbrauch wurde vom Amtsgericht Neuwied vor dem Strafrichter Ehrlich dann verhandelt. Und zwar folgendermaßen. Ich kam zu der Verhandlung ohne Anwältin. Ich wollte die mit drin haben zur Nebenklage für meinen Sohn. Die wollte keiner zulassen, weil sie schon im Vorfeld durch das Jugendamt den Jungen zum Täter überführt hatten. Und zwar hat das Jugendamt das spitz gekriegt. Die Anja Picard sagte, ich werde mit der Polizei nicht zusammenarbeiten und schwupp war das Kind in Aachen. Der Ehrlich rief mich am Tag der Verhandlung an, um zu erfragen, wo der Junge denn jetzt wäre. Um ihn denn dann bei der Gerichtsverhandlung freizusprechen, weil sie einen Liebesbrief aus 98 als Begründung dafür nehmen, dass Herr Ingo Sabel seinen Sohn nicht sexuell missbraucht haben kann. Bananemäßiger geht es nicht. Hm. Bananemäßiger geht es nicht. Jetzt kommen wir zum Arbeitsamt. Arbeitsamt. Sie sagten eben, man hätte versucht, sie zu überfahren? Man hat versucht, mich zu überfahren. Man hat meine Reifen angeschnitten, 1, 2, 3 Mal. Man hat in meinen Keller eingebrochen. Man hat in meiner Wohnung eingebrochen. Man hat Dateien von meinem Computer gelöscht, die ich hätte als Beweis gebraucht. Man hat mir Reizwäsche aufs Bett gelegt. Man hat mir eine abgeschnittene Rose mit einem Messer vor die Tür gelegt. Du weißt ja, was das heißt. Nö, weiß ich nicht. Ich habe nur mal mir sagen lassen, dass da angeblich dann Mafia drin sein soll. Ja? Ja. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das ist ein Warnhinweis. Na ja, dann. Sowas nehme ich nicht für voll. Eine abgeschnittene Rose ist eine abgeschnittene Rose mit einem Messer bei für mich. Punkt. Mit sowas bin ich ja auch nicht zur Polizei. So. Dann haben sie meinen Roller manipuliert. Dann kommt es ganz dubios. Der Scheidungsanwalt der Ex-Frau meines Partners, von dem die Tochter ist, war der Verteidiger von dem Herrn Sabel, weil er mich damals verteidigen sollte, wegen Unterhaltsentziehung. Also er kennt alle drei Positionen. Und hilft dem Sabel, das Sorgerecht zu kriegen. Ich habe den Jansen auch darauf hingewiesen. Ich habe gesagt, Sie decken einen Sexualstraftäter. Der Herr Sabel hat dies getan. Lesen Sie das Gutachten ganz. Und dann kommen Sie durch den Herrn Petzold auf die Wahrscheinlichkeit des sexuellen Missbrauches. Da der Gutachter nicht schreiben kann, ja, er hat den Jungen sexuell missbraucht, ist wohl klar. Denn er war nicht dabei, das war ich. Ja, ich stand im Türrahmen und ich habe es gesehen. Dieser Gutachter erschien mit Jugendamt, die plötzlich diese Sache ja vertuschen wollte, die Anja Picard, weil sie wäre ja dran gewesen, sie war ja mit involviert und hat nichts dagegen getan. gar nichts. Vor Gericht. Ich war emotional so gekippt mittlerweile, weil ich ja auch immer noch körperlich in Mitleidenschaft gezogen war durch den Kaiserschnitt Joel. Also im Prinzip haben sie mich nur erwischt in dem Moment, wo ich sowieso nicht belastbar war. Ja, dann kann man jemanden platt machen, wie er sagt. Weil sie machen mich ja platt. Nicht ich habe das über meinen Mann gesagt, sondern er hat mich damit bedroht. In der Verfügung steht es andersrum. Jetzt taucht plötzlich eine Freundin von mir, eine jahrelange Freundin auf und behauptet, ich habe das ja gesagt und bin an dem Tag, am 3.8., soll ich nach Aachen gefahren sein, um ihn umzufahren. Da war ich nie. Ich weiß noch nicht immer mehr genau, wo in Aachen sein Haus steht. Ich kenne die Adresse, aber ich bin nicht da gewesen. Nachdem das immer dubioser wurde, bin ich denn dann im Sommer, wollte ich hochfahren. Dann habe ich mit einem Polizist Lamas gesprochen, dem habe ich Folgendes erklärt. Ich habe nie wieder in meiner Laufbahn als Erzieherin ein solch verhaltensauffälliges Kind wie meinen Sohn gesehen, der zwanghaft an Dingen juckelt. Sag, durch den DRK-Bericht Bad Neuner-Ahrweiler, Frau Heil, die Therapeutin meines Sohnes, ist sehr wohl nachgewiesen worden, dass das Kind Verhaltensauffälligkeiten hat und dass das auch ein sexualisiertes Verhalten zeigt, weil mein Sohn hat im Verlauf der Therapie wohl der Therapeutin gegenüber aufgemacht und auch irgendwas von einem Piekser in den Mund stecken und so erzählt. Ja? Davon kann ich nichts sagen, weil ich bei den Therapiesitzungen ja nicht dabei saß, das entnehme ich nur des Berichtes. Die Therapeutin hat mich darauf angesprochen, ob der Junge solch ein Verhalten zu Hause auch zeigen würde. Das musste ich verneinen, er zeigte aber andere Verhaltensweisen, die sie auch damals von mir alle mitgeteilt bekommen hat. So, das spinnt sich immer hin, zurück. So, dann habe ich, nachdem Rech mich nicht wirklich verteidigen wollte, mir verschwiegen hat, da der Vater das Sorgerecht beantragt hat, weil das habe ich nie zugesandt bekommen. Ich stand von heute auf morgen vor Gericht, oh ja, der hat ja den Antrag gestellt, ihm wird das jetzt genehmigt. Ups, warum hatte ich das Schreiben nicht? Die Anwältin hätte mich darüber informieren müssen, dass er das Sorgerecht beantragt hat. Und die Anwältin hatte das gewusst? Die wusste das. Die hat mir das im Nachhinein, hat mir das an Hände, Füße zitternd ausgeteilt. Die hat mir das kopiert. Im Nachhinein. Nachdem es gelaufen war. So ist das mit der Verfügung passiert. Das ist aber dann ein klassisches Verbrechen. Ich weiß. Wenn die Anwältin nämlich für den Gegner arbeitet und der Gegner weiß das, dann ist es das nicht einfach nur Parteiverrat, dann ist der Parteiverrat auch gleichzeitig ein Verbrechen. Ich weiß. Und in dem Punkt kann man einen Rechtsanwalt Jansen aus Neuwied benennen, kann man einen Jurist Dr. Fuchs und Rech, die sind in einer Kanzlei in Koblenz, benennen. Weil der Fuchs empfahl mir, die Frau Rech, nachdem ich ihm kurz schilderte, ich hätte ein Riesenproblem, das Jugendamt würde mir so seltsam hier auftauchen. Diese Frau Rech schickte einen Assessor, Herr Bäumel, mit zu Gericht, besprach den Fall gar nicht mit mir, da wurden keine Anträge gestellt in puncto Kinder. Mein Sohn hatte keinen Verfahrenspfleger hier unten. Das war nur in Aachen so. In Aachen hatte mein Sohn plötzlich eine Verfahrenspflegerin, weil der Junge ja nicht gehört wird und von mir geschützt werden muss. Warum das denn dann letztendlich so rumgedreht worden ist, verstehe ich nicht ganz. Ich habe meinem Sohn nichts getan. Ich habe ihn 11,5 Jahre vor einem Täter geschützt, nicht umgekehrt. Dann wurde plötzlich gemauschelt durch diesen Assessor Bäumel. Sie wissen, was dieses Fax hier bedeutet. Dann haben Sie Ihren Sohn sexuell missbraucht. Sag ich, Herr Bäumel. Wenn ich meinen Sohn sexuell missbraucht hätte, wäre er heute ein höchstgradig verhaltensauffälliges Kind. Ist er aber nicht, denn er kommt in die Realschule, hat Sozialkontakt, er hat seine erste Freundin, er ist beliebt, er hat null Verhaltensauffälligkeiten, fragen Sie mal in der Schule nach. Die haben in der Schule nachgefragt, aber in der neuen Realschule, nicht in der Grundschule. Dieser Bericht wurde vor Gericht als Beweis vorgelegt, da der Junge ja verhaltensauffällig ist. Weil nachdem er bei mir entzogen war und in der Pflegefamilie saß, war dieses Kind völlig emotional gestört. So, und so Verstrickungen gibt es noch zu Tausenden. Jetzt sagen Sie mal, wie kam es denn, dass man Sie überfahren wollte? Da sagten Sie eben etwas von. kam das, dass man mich überfahren wollte? Ach so, Entschuldigung, zurück zum ABD im Jahre 99, weil diese Geschichten mit dem weggenommenen Geld durch meinen Ehemann, er hat es mir also unmöglich gemacht, selber existieren zu können, damit ich ja abhängig von ihm bin, damit man mich besser erpressen kann. Ja? Weil man sagt das ja nicht, man sagt ja nur hier, du kannst Geld haben, aber du musst dann auch den Mund halten. Wofür sollte ich den Mund halten? Fragezeichen. So. Ich habe dann nicht weiter nachgefragt, ich habe nur Nein gesagt. Sag ich, das, was ich weiß, wenn ein Richter das von mir hören will, wird er doch hören. Sag ich, ich würde über so kriminelle Machenschaften keinen Mund halten. Sag ich, ist dein Problem, hättest du nicht mitmachen sollen, ich werde das nicht decken. So, weil ich den ABD ja dann auch mit an den Pranger gestellt habe und da ja Geschäfte in Gefahr waren, ja, sind jetzt reihenweise Leute aus den Aktienpaketen ausgestiegen, weil ich die auch natürlich informiert habe. Alles, was meine Leute war, habe ich angerufen, habe ich gesagt, überprüft deine Aktienpakete, das ist Folgendes passiert. Der Ingo beklaut euch, weil einen Andreas Egermann habe ich zum Beispiel auch angerufen und ihm gesagt, ich habe gestern mitbekommen, der Ingo hat sich über dein Aktienkonto mit dem Codenamen Tante 10.000 D-Mark runtergezogen. So. Und so habe ich das natürlich mit jedem gemacht, der beschissen worden ist, wo ich wusste, wo ich vermutet habe, wo ich wusste, wo ich dachte, da könnte was schief sein. Somit sind die Leute aus den Aktienpaketen ausgestiegen und gab einen riesen Stornofall in 99 für den ABD. Jetzt wusste jeder, dass die Steimel dafür verantwortlich ist. Und aus dem Grund gab es dann diese Bedrohung. Und mit diesen versuchten Umfahren. Ist ja nichts passiert. Mein Glück. Ja? Mein Glück und das Glück meines Kindes. Ja, aber wie kam es in dieser Situation? Schildern Sie mal, wenn man Sie umfahren wollte. In dem Streitgespräch mit dem Herrn Sabel im Büro bekam der Thomas Prietz das auch mit. Und der Thomas Prietz war in dem Moment insoweit involviert, weil das seine Ablein war. Ja? Er wäre mit dran gewesen, wenn der Sabel aufkippt. Mhm. Das ist wie ein Schneeballsystem. Da ist einer von dem Nächsten abhängig. So, dann kann ich dazu sagen, es ist auch kein Hanebüchel, dass das nicht so ist, wie ich sage, mit den Stühle wechseln, weil der Herr Uwe Ingo Render hat vorher bei der HMI gearbeitet, ja? Der war vorher auch bei anderen Versicherungsgesellschaften und das ist nicht nur, weil er Versicherungsverkäufer ist, sondern weil er immer in den großen Riegen mitgekämpft hat. Und der Herr Sabel war halt sein Zögling, so haben sie es immer genannt, mein Zögling, der ja als Nächstes dann das Ganze übernehmen soll. Mit diesem Herr Render habe ich zweimal gesprochen. Ich habe ihm klargemacht, dass ich unter keinen Umständen sowas decken würde. Das heißt, sie sollten besser aufpassen, weil ich würde das höchstens aufkippen lassen. Und dann bin ich gegangen. Und durch dieses, lass die erst mal schwätzen, ach nein, die ist doch eine Gefahr für uns, kam das mit dem Herrn Prietz zustande. Ja. Ja, wie kam es denn zu diesem Überfahren? Waren Sie irgendwo über die Straße gelaufen, es kam ein Auto an oder wie war das? Ich war im Büro in Koblenz-Metternich, habe mich mit meinem Mann lautstark über die Situation ABD und Prietz und Render gestritten, war ziemlich wütend darüber, dass ich ja kein Geld hatte, bin raus mit meinem Sohn, ja, den hatte ich ja mit. Und als ich dann raus wollte, bedrohte mich erst dieser Thomas Prietz an der Tür. Dann bin ich ja an ihm vorbei und habe gesagt, Sie können mir einen Scheißdreck irgendwas sagen, mit Ihnen bin ich nicht verheiratet, so außerdem habe ich mit dem Scheißverein hier nichts zu tun. Ich war ja natürlich auch emotional geladen. Und dann stand ich erst mal draußen und wusste nicht so recht, was mache ich jetzt. War gerade am Überlegen, was tue ich jetzt? Und dann fuhr er rückwärts los auf den Kinderwagen zu. Und dann habe ich es ja zurückgezogen, dann kurbelte er das Fenster runter und sagt, ach, habe ich Sie doch glatt gerade nicht gesehen. So schnell passiert ein Unfall. Und das gibt nachher dann Sinn, warum der tatsächlich bewusst war. Genau jener Spruch bekam ich dann wieder gesagt, ach, Frau Steimel, über ein ABD. Ach, Frau Steimel, haben Sie eine gute Unfallversicherung? Ich würde Ihr Kind ja schon absichern. Mhm. Ich sage, wieso Kind absichern? Sag ich, das muss ja wohl letztendlich meine Sache sein. Nee, Frau Steimel, Sie verstehen nicht richtig. Eine gute Unfallversicherung, Ihnen kann ja auch was passieren. Haben Sie das nicht mal in Betracht gezogen? Ich würde ja jetzt mal ganz, ganz langsam machen und mal anfangen, meine Familie ein bisschen zu schützen. Weil direkt drohen darf man mir nicht. Das war aber schon direkt genug. Ja, aber ich habe es immer noch als indirekt gehalten und das macht mich so gefährlich Also für den die Assistenten. konkludente Drohung ist natürlich ebenso strafbar. Ich kann Ihnen sehr viele Beispiele benennen. Wie, man hat mir auch gedroht, man schneidet mir den Hals durch. Ich hatte auch eine Pistole am Kopf, ja, aber das interessiert die Polizei in der Wiese nicht. Aber erzählen Sie mal das mit dem Halsdurchschneiden und der Pistole, die zwei Dinge. Wie kam Und es zwar ist dazu? das eine Sache aus im Sommer, bevor meine Kinder weggeholt worden sind, im Jahre 2008, fing dieser Herr, der Papa von meiner Tochter an, ziemlich durchzudrehen, weil er ziemlich Probleme hatte und bedrohte mich irgendwann auf dem Balkon: Ich schneide dir den Hals durch, wenn du den Mund nicht hältst. Du und der Sabel. Wir haben damit nichts zu tun. Das sagt man nicht. Ja, das sollte man nicht tun dürfen, so. Dann hatte ich ja eine Auseinandersetzung mit meinem Partner, weil er ja ziemlich, der hat wirklich vieles nicht verstanden. Nur weiß ich nicht, was das sollte. Er hätte mich ja und meine Familie mitschützen müssen. Ich war seine Familie in dem Moment. Ich hatte ein Kind mit ihm. Er hätte nicht hingehen dürfen und den Herrn Sabel dann zu sich nach Hause einladen, Telefonate von mir aufnehmen, um die irgendwo abzugeben, gegen mich zu verwenden, damit man mich als psychisch durchgeknallt darstellt. Und dann war noch etwas mit einer Pistole? Ja, da ging aber dann auf der Schiene Kinderpornografie und so weiter. Weil ich bin mir mehr als nur sicher, durch die Sachen, die nach dem sexuellen Missbrauch auch passiert sind, da der Herr Sabel damit auch gehandelt haben muss. So, jetzt habe ich aber dafür keine Beweise und kann damit ja nicht zur Polizei laufen und sagen, nur ermittelt ihr mal in einem Fall, wo ich keine Beweise habe. Ja. Ja? Ich habe das mal probiert. Ich bin in der Wied damals dann bei der Polizei gewesen und habe versucht, alles, was an Verstrickungen da gelaufen ist, auf den Tisch zu legen, damit ich endlich meine Ruhe kriege. Nicht um Leib und Leben bedroht werde. Der Vermieter, der Thorsten Garbe, hat auch irgendeine Rolle hier drin. Das ist auch ein Selbstständiger. Weil der fing an, mir Müll vor der Küche auszuschütten. Der fing an, mich nachts um 3:30 aus dem Bett zu schellen, weil er mich jetzt plötzlich aus der Wohnung raushaben wollte, weil der Herr Sabel ja eine Woche vorher Kaffee trinken war. Dann habe ich mit ihm eigentlich ausgemacht gehabt, dass meine Tiefkühltruhe in der Waschküche stehen durfte und auch mein Fahrrad. Ja. Das war dann plötzlich, weil er ja nur verbal abgestimmt war, nicht mehr wahr. Daraufhin muss man sowas wie mich ja aus der Wohnung rausklagen. Dann hatte ich auch noch eine Auszugsklage am Hals, weil er nicht durchdrücken konnte. Ja. Ich war ein Sozialfall in dem Moment als alleinstehende Mutter und somit ging das nicht so einfach. Aber das sind alles Sachen, die noch parallel dazu liefen, warum das so chaosmäßig nachher war. So. Ich habe ja dann mit Händen und Füßen auch vom Amtsgericht Neuwied bei dem Richter Christ versucht, die Situation darzustellen, warum das für mich so gefährlich ist und was da gelaufen ist. Ich habe ihm also ganz offen und klar gesagt, dass mein Ex-Mann meinen Sohn sexuell missbraucht hat, ja, weil ich bin 2002 erst geschieden worden. Zwischendrin bin ich laufend bedroht worden, dass man mir mein Kind entführen würde oder mich töten würde oder viel schlimmer noch, vielleicht passiert dem Kind ja was. So, das setzt eine Mutter sehr emotional unter Stress. Ich wollte nicht sinnlos zur Polizei rennen, weil sie mir ja nicht zuhören wollten. Ne? Ich habe die Anläufe dann aber doch wiederum des öfteren Mal getan, indem ich die Polizei anrief, wenn was passierte. So passierte es im Jahre 2006, dass man ein Bettlaken, um meine Achse des Autos wickelte. Der von der Werkstatt erklärte mir Folgendes. Da dreht sich in diese Muffe vom Reifen rein und dann kannst du irgendwann nicht mehr lenken. Und dann fährst du einfach geradeaus. Wieso legt sich jemand unter das Auto und wickelt da ein Betttuch drum? Ja, man möchte, dass sie bei hohem Tempo nicht mehr ausweichen können, ne? Ja, genau. Genau. Das ist auch alles ein bisschen seltsam, oder? Auch eine Warnung. Das ist kein Scherz, weil es gibt eine Werkstatt, die das ja auch festgestellt hatte. Ja. Ja? Die das gesehen hat. So, dieses Auto habe ich dann abgeschafft, weil ich mir dachte, komm, er ist eh hin. Musst du gucken, wie du wieder ein neues Auto bekommst. Dann kennen sie auch das Auto nicht und dann müsst ihr endlich Ruhe sein. Ich habe ja immer wieder versucht, mich selbst und meine Kinder auch selber schützen zu können. Ja, weil von außen hast du die Hilfe nicht bekommen. Mir wurde dann immer wieder angeboten, ja, kannst du ja in ein Frauenhaus gehen, kannst du ja in ein Frauenhaus gehen. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe in meinem Leben auch schon Menschen geholfen, die sehr bedroht waren. Und von daher kenne ich auch die Sachen, was so in Frauenhäusern abläuft. Es wäre nicht meins. Es wäre ganz und gar nicht meins, mich in ein Frauenhaus zu setzen. Ist gut, wenn Sie noch ein bisschen lauter sprechen. Es wäre ganz und gar nicht meins, wenn mich in ein Frauenhaus zu setzen, ja? Ja. Und dann über den Weg zu gehen. Wie kamst du letztendlich Damen, die so durch diesen Terror kaputt sind, dass sie es alleine nicht mehr schaffen können, gar nicht mehr schaffen können. Und so weit bin ich noch lange nicht. Nochmal, ich hatte angesetzt bei dem Gericht, dem Amtsrichter Christ, der war ja 99 schon mit involviert in den Fall Ingo Sabel, sexueller Missbrauch. Das lief ganz dubios ab. Die Freier von Enkefort aus Neuwied empfahl mir, da keine Anzeige zu stellen, weil der Jung zu klein wäre und ja keine Aussage vor Gericht machen kann. Damit hat sie nicht ganz Unrecht. Ja, dieses Kind sagt vor Gericht ja nicht aus. Sind da keine körperlichen Spuren, wird schwer, den Mann zu verurteilen. Sie sagt mir, man hätte ihn auch eine Pistole an den Kopf gehalten. Ja, ach, im Punkto Kinderfotografien und so. Und zwar habe ich im Internet eine Internetseite gefunden, wo Bilder von meinem Sohn, Nacktfotos von meinem Sohn drauf waren, so klein wie er damals war. Und Sie haben Ihren Sohn wiedererkannt? Sie haben Ihren Sohn sicher wiedererkannt? Ah, ja, natürlich. Danach, weil ich ja wieder nicht stillhalten konnte, weil ich ja nicht jemand bin, der dazu guckt, habe ich, nachdem ich versucht hatte, das mit der Neuwieder Polizei zu klären, ja, ich habe da ein Gespräch geführt und gefragt, was ich tun kann. Ich hätte hier die Internetseite gefunden. Ich wüsste nicht genau, wie ich da drauf gekommen wäre, weil ich sinnlos. Ich habe so, heute weiß ich, wie man die nachvollzieht und wie man dann plötzlich auf diese Hinterseiten kommt. Und zwar ist die versteckt in der Seite gewesen. Und ich habe per Zufall da drauf geklickt, wie man auf diesen Link kommt, damit man zu diesen kinderpornografischen Bildern kommt. Mhm. So, dann ging es plötzlich um der Wilfried Steffens irgendwas mit Festplatten, die verschwinden müssen. Hier verwahr du die mal, weil der Ingo Sabel auch ein IT-Spezialist ist. Er hat also so viel Computererfahrung, dass er auch Programme selbst schreiben kann, in Bankcomputer reingehen kann, in die Stadt kommt er sowieso rein. Also die Stadt ist sowas von schlecht gesichert. Da kommt eigentlich jeder halbwegs gute Hacker rein. Gerade Arbeitsamt oder Einwohnermeldeamt oder Volks- und Raiffeisenbank. War mir damals schon bekannt, dass das möglich ist. Ja, wie sich das jetzt da zusammensetzt, weiß ich nicht. Deswegen habe ich das nie ganz darauf zurückbezogen. Heute beziehe ich das darauf zurück. Ja? Ich habe dann eine Begegnung der dritten Art gehabt mit einem Mann, der mich auf dem Parkplatz ansprach und irgendwas faselte von: Du willst nicht irgendwann mal mit einem Kopfschuss enden, wie der Cousin in Siegburg auf dem Parkplatz. Mit diesen Aussagen konnte ich gar nichts anfangen, stand da genauso blöd wie verwirrt und sag: Hören Sie mal, kennen wir uns? Sag ich, Sie müssen mich wohl verwechseln. Nee, wenn ich mich schützen wollte, sollte ich doch bitte mal nach Egidienberg kommen. Schob mir einen Zettel zu. Er könnte mir auch was sagen. Das habe ich ja auch gemacht. So, nachdem ich da gewesen bin, bin ich aufgesucht worden und hatte eine Pistole am Kopf. Mit folgendem Spruch: Wir können jetzt ein bisschen russisch Roulette spielen. Ich werde jetzt mal abdrücken. Wenn du Glück hast, lebst du noch was weiter. Wenn eine Kugel rauskommt, hat er sich für uns erledigt. Danach habe ich gar nichts mehr gemacht, jahrelang gar nichts mehr gemacht, weil ich da doch ziemlich verdrängt hatte. Sie waren in eine Falle geraten? Ja. Ja. Vier Leute sind tot, zwei Frauen sind tot, die Morde sind aufgeklärt worden in 2006. Das kam in XY ungelöst. Mhm. Ja, das ist geklärt. Ja, und dann wollte man mich immer zum Mitwisser bewusst machen, damit man mich erpressen könnte. Gut, die Informationen habe ich für mich behalten, weil die Polizei sie ja nicht hören wollte. Dann habe ich nochmal versucht, bei der Polizei in Neuwied eine Anzeige zu machen, habe ich mit einem Polizisten auch unterhalten, den Namen weiß ich heute nicht mehr. Habe ihm auch die ganze Sache mal von hinten nach vorne erzählt und er sagte mir dann folgenden Satz: Naja, da gibt's nichts, um eine Anzeige zu machen. Ich würde sagen, das hört sich schlimmer als ein 10-Groschen-Roman, und schickte mich mit meiner Sache auch wieder weg. So, dann bin ich vom Taubenweg in den Raiffeisenring gezogen. Dann war erstmal Ruhe. Dann war mein Sohn ja parallel in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Bad Neuenahr-Ahrweiler bis zur Einschulung. So Sachen wie Drohbriefe, die habe ich zwischendurch mal in meinem Briefkasten gehabt, die ich aber immer wieder einfach nur weggeschmissen habe. Ich habe das einfach ignoriert. Ja? Mir war das zu viel, ich fand das zu blöd, ich wollte damit nichts zu tun haben. Schutz kriegt man als Mensch, der da zufällig reinläuft, gar nicht. Ich weiß das, weil ich damals mal Zeuge geworden bin und das ist lange, lange her und das macht Herr Sabel mir zum Vorwurf. Heute weiß ich, dass der Herr Sabel genau jene Menschen kennt. Waffensache Schnurrer im Jahre 93. Das Spiel ist so geendet. Ich musste hochschwanger, letzte Mal vor Gericht in Koblenz. Die mussten die Verhandlung verlegen, wegen meiner Schwangerschaft und meinen vorzeitigen Wehen. Da bin ich von einem Polizist auf dem Gang folgendermaßen angesprochen worden. Ach, Sie sind die berühmte kleine Frau Steimel. Sie wissen, was Sie hier tun? An Ihrer Stelle würde ich jetzt anfangen, den Mund zu halten, nachdem er mich um die Ecke im Treppenhaus zog. Ja, der griff mich an der Jacke und zog mich um die Ecke. Kommen Sie mal mit. Gewalttätig? Nee, nee, nee, das war mehr. Der hat das wohl angefasst, um anzudeuten, komm mal hier mit um die Ecke. Ach so. Gewalttätig nicht. Aber der Satz war mir sehr komisch. Daraufhin habe ich zu dem Richter damals vor Gericht gesagt, Sie glauben ja wohl nicht, dass ich hier jetzt eine Aussage mache. Sie sehen, dass ich hochschwanger bin. Sag ich, egal, was für eine eidesstattliche Versicherung ich auch immer abgegeben habe, sag ich, ich leide unter Amnesie. Daraufhin schrie mich der Richter natürlich an und ich habe den Gerichtssaal dann verlassen. Was Habe ich macht, ja was hat der gesagt, Richter? Was hat der Richter? mich aus dem Gerichtssaal entlassen, weil ich ja Hat's keine Aussage mehr angeschrien? gemacht habe. Angeschrien? Er schrie mich an, dass ich verpflichtet wäre zur zur Aussage, ja? Dass ich vor dem Gesetz verpflichtet bin. Sag ich, ja, und was wollen Sie machen, wenn ich unter Amnesie leide? Ich habe wirklich angefangen, mit dem Richter zu diskutieren, weil ich Angst hatte. Und dann habe ich mich rumgedreht und habe gesagt, gucken Sie sich den Fatzke an, sag ich, der schlägt bei mir nur einmal zu. Sag ich, ihr habt mich so oft in der Vergangenheit nicht beschützt, als bei mir in der Wohnung eingebrochen worden ist, als man bei mir, das hatte ich ja vorher auch beim Sabel, ist identisch dasselbe nochmal passiert jetzt. Als man mich beschattet hat, als man mir nachgefahren ist, als man mir die Reifen angeschnitten hat, als man mir mein Fenster eingeschlagen hat, als man die Firma hinten ausgeräumt hat, als man mir die Pistole an den Kopf gehalten hat. Ja, so Sachen. Da bin ich überhaupt nicht geschützt worden. Dann habe ich Folgendes getan. Ich habe zwei Anrufe getätigt mit Menschen, die da drin stecken. Ja. Und habe gefragt, habe ich mit euch ein Problem? Mir geht es nur um den sexuellen Missbrauch von dem Jungen. Dann sagt er, nein, wenn du den Mund halten kannst, dann hast du mit uns kein Problem. So, und Ruhe gegeben habe ich dann, als der Richter Christ mir das Sorgerecht zugesprochen hat. Ja, weil ich nichts machen kann gegen so eine Mascherinie. Das war zu viel. Und das wurde mir 2008 zum Verhängnis, dass ich damals nicht ausgesagt habe. Geld, um mich aus Land und Gegend und Ecke und sonstiges wegzumachen, hatte ich ja nicht. So, dann sind sie an meine Freunde ran. Ganz, ganz komisch ist, dass viele, viele Leute angeblich durch einen ganz dubiosen Selbstmordversuch gestorben sind. Am ganz suspektesten finde ich den Tod vom Dirk. Der soll angeblich Kokain genommen haben und sich einen Schlauch ins Auto geführt haben und sich umgebracht haben. Der hätte einen Abschiedsbrief gelegen. Ich weiß, weil ich eine Woche vorher noch mit dem telefoniert hatte, da der wohl Stress hatte mit der Frau, weil die Frau hat zwei Kinder mit ADHS und sie war halt auch oft sehr überfordert. Ja? Ich weiß, dass der Dirk mir an dem Tag sagte, ich fahre jetzt in die Klinik zu meiner Frau. Ich weiß, dass der Dirk nie etwas mit Kokain am Hut hatte. Nie. Der Stefan Schnurer, ja. Der Ingo Sabel mit Ecstasy. Der hat Ecstasy verkauft. Aber dieser Dirk nicht. Der Dirk ist ein ehemaliger Alkoholiker mal gewesen. Ja, ist er. Aber er hat nichts mit so Sachen am Hut gehabt. Er hat sich dafür eingesetzt, für Drogenprävention. Sie sagten, es wurde ihm zu Ihnen zum Verhängnis, dass Sie nicht ausgesagt hatten. Wie? Auch. Weil ich ja, hätte ich damals was dagegen tun können, einen guten Anwalt gehabt, der mir geholfen hätte, ja? Und wäre ich nicht so naiv gewesen, wäre die Maschinerie ja gar nicht so weitergegangen. Wenn du einmal mit solchen Leuten in Berührung gekommen bist, aus welchen Gründen auch immer, du wirst immer wieder aufgesucht. Ob man das will oder nicht. Wegen irgendwas taucht immer wieder irgendjemand auf. Ja? Und heute lebt der Sohn bei dem Bei Täter. dem Täter, ja. Er lebt bei dem Sexualstraftäter Ingo Eduard Sabe. Dank des Ja. Jugendamtes. Die Anja Picard, vormals Reif, hat ihm ihm geholfen, den zu bekommen. Ja. Also das Jugendamt. Das Stadtjugendamt Neuwied. Ja. Dann habe ich eine Anzeige gegen die Anja Picard gestellt, wegen Entziehung Minderjähriger. Das Ermittlungsverfahren ist einfach eingestellt worden, die hat ja nichts gemacht. Hat sie wohl. Die Anja Picard ist mit diesem Psychologen Picard aus Koblenz von der Uni verheiratet. Die Anja Picard wohnt in Fallendar, arbeitet in Neuwied, geht aber in Lahnstein im Globus einkaufen, um Kaffee trinken zu gehen bei der Claudia Sabel. Hallo? Die Tanja Wimmer schläft mit dem Ingo Sabel und hat angeblich nichts damit zu tun, weil sie den Ingo Sabel wegen meinem Sohn anruft. Also Verflechtungen. Hä? Ja, nur Verflechtungen. Das sind immer die gleichen. Ja. Und wie viel Geld hat man Ihnen bisher so stückchenweise angeboten, steigernd immer? Anfangs 50.000? 250.000. Zählen Sie mal die Reihe auf. Angefangen hat das mit, ich gleiche dein Konto aus. Das Geld hatte mein Mann sich ja genommen. Dann hat es angefangen mit den 50.000, die auf dem Tisch lagen. Und dann hat sich das gesteigert. Wie viel brauchst du denn noch, damit du schweigen kannst? Sind die Sätze dabei, die man kriegt. Letzte Bedrohung hatte ich übrigens über den AWD, Allgemeiner Wirtschaftsdienst, im Jahre 2009. Da war mein derzeitiger Partner auch mit. Der stand dabei. Ihr sagen Sie mal, wie waren denn die Geldbeträge in der Reihe? Ich Erst, kann nicht mehr alle ja zusammenrechnen, damit ungefähr. ich. Ja, wie gesagt, das fing an mit Kontoausgleichen von 6.000 Mark. Waren ja anfangs waren D-Mark-Zahlen. Ja. 10.000 Mark, 60.000 Mark, ja? Dann 50.000 Mark, 20.000 Euro, ja, so staffelt sich das. Müsste ich im Einzelnen die Punkte jetzt durchgehen, um die Summe korrekt sagen zu können? Und wo endete das? Ja, grob geschätzt 250.000 Wie insgesamt. viel? 250.000. Für das Schweigen. Da muss aber viel dahinter stecken. Ja, steckt es ja Und auch. es Der muss ganze auch jemand das AWD ist Geld damit drin. besitzen. Es muss auch jemand so viel Geld besitzen. Der AWD hat mehr als nur genug Gelder. Die Kinderhilfsstiftung wird doch dazu verwendet, um Geld zu waschen von kriminellen Geschäften, aus Waffengeschäften, Drogengeschäften und sonstiges. Das wissen aber viele. Da schweigen nur viele drüber. Das ist ja alles Hanebüchel. Die Und Stämme schaffen keine zur Zeit. Zeit haben Sie einen anonymen Wohnsitz. Ja. Aus Sicherheit. Ich habe einen anderen Wohnsitz im Ausweis, als ich tatsächlich mich aufhalte. Und ich weiß noch nicht wirklich, wo ich leben werde. Ja, ich mache im Moment Verwirrspiel. Richtig. Wann hat man Sie das letzte Mal bedroht? Man mich das letzte Mal bedroht? Wann war der letzte Akt? So richtig bös bedroht. Weißen Turm, Rheinbrücke im Jahre 2009. Hat man versucht, mich abzudrängen. Ich kenne diesen Mann, diesen Fahrer, und den kenne ich auch in Verbindung vom AWD. Mir fällt aber nicht ein, woher ich ihn kenne. Und da bin ich schon die ganze Zeit drüber am Rätseln. Ich vergesse selten Gesichter und ich vergesse ganz, ganz, ganz, ganz wenig Dinge, die in Zusammenhänge stehen. Ich habe ein sehr hohes Merkgedächtnis scheinbar. Das war mir nicht so bewusst, dass das nicht jeder kann. Vielleicht wäre es gut, wenn Sie auch Ich das weiß nicht. Bundesland verlassen. Bitte? Vielleicht wäre es gut, wenn Sie auch dieses Bundesland verlassen. Die schlimmsten Ich Nachrichten hin? bekomme ich immer aus Ihrer Gegend. Rheinland-Pfalz, ich aus Ja, sicher. Nordrhein-Westfalen. Hm? Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, wo gehe ich hin? Hessen? Belgien? Die wenigsten kommen aus dem Bereich Berlin, kann ich Ihnen ganz deutlich sagen. Berlin, Nordrhein-Westfalen. Finde ich aber nicht. Gerade Aber in ich kann Berlin Ihnen ja bin ich sagen, auch wie viele nicht. Leute bei mir angerufen haben und Ach wo die so. meisten Beschwerden herkommen und wo die wenigsten herkommen. Das meine ich damit. Ja gut, in Berlin lebt man ja gut von. Das bleibt ja auch erstmal so. Aber die Kriminalität ist da genauso hoch. Sie müssen bedenken, die meisten Anrufer kommen aus Augsburg und die wenigsten, kann man sagen, aus Berlin. Wie aus Augsburg? Das Ja. ist ja der Hit. Da gibt es ja auch eine Begegnung der dritten Art. Aha. Es Ja, ist auf wirklich jeden so. Fall finde ich jetzt sehr, sehr seltsam, wie das Gericht damit umgegangen ist. Was ich so fatal finde, ist, der Rechtsanwalt Schmitz zum Beispiel ist auch hingegangen und hat meine Anträge einfach wieder zurückgeholt, weil ich mit der Sprechstundenhilfe mich vorne gekappelt hatte. Sie sollen mal die anderen Sachen liegen lassen. Es ging mir ja jetzt in erster Linie mal darum, dass mein Sohn bei einem Täter sitzt. Daraufhin wurde mein Sorgerechtsantrag zurückgezogen. Dann schrieb er mir nur Rechnung über Rechnung über Rechnung, obwohl er schon Bargeld bekommen hat, obwohl er schon meine Lebensversicherung hatte. Ich habe noch eine kleine mit einem kleinen Geldbetrag, die beitragsfrei war. Und meine Kaution meiner Miete bekam, ja? Ja. Die Klage in Aachen ist einfach abgeschmettert worden. Ich kriege kein PKH, weil keine Erfolgsaussichten bestehen würden. Ja, wenn der Wied schon nicht ermittelt, man ihn hier extra freispricht, weil der Christ mit dem Irrlicht spricht oder die Hartmann Schadebrot mit dem Christ, wie soll ich dann eine Chance haben? Frau Richterin Hartmann Schadebrot kommt aus Lahnstein, da hat der Ingo seine Firma Fintax. Ja? Richter Christ war von Scheidung an informiert über den sexuellen Missbrauch, hat mir zwar das Kind zugesprochen, aber dafür sämtliche Vermögenswerte dem Herrn Sabel gelassen. Denn ich bin die Frau, die beim Land gearbeitet hat, die ganz normal geregelt einer Arbeit nachgegangen ist, ja, und sich nichts zu Schulden kommen lassen hat. Oh ja, und der Richter Irrlich quatscht mit Herrn Christ und spricht ihn frei. Was soll das? Ja, man muss diese ganzen Personen mal grafisch darstellen, um sich ein Bild davon zu machen, wer mit wem schon was zu tun hatte. Ja, das kann ich machen, da bin ich bei. Da So bin eine ich bei. Hierarchie, so ein Organigramm nennt man das. Ja, wie zum Beispiel der deutsche Bankchef heute bei der Commerzbank sitzt, der damals dafür zuständig war. So, und die Deutsche Bank und die Commerzbank sind ja jetzt schon mal auf der Liste, ne? Da wird ja einiges geprüft. Hatten Sie in Ihrer Sache schon mal irgendetwas veröffentlicht? Ja, habe ich im Internet, aber immer nur dort, was Sabel betrifft. Alles andere nicht. Weil ich weiß ja nicht, wer da noch alles hintersteht. Ich muss da mich ja schon dann zurückhalten, ne? Denn selber schützen, ich habe keinen Waffenschein, ich habe gar nichts, ja? Was will ich machen? Den anschreien? Da lacht er sich kaputt. Ja, wahrscheinlich sind die Taten dieser Personen das, was sie am meisten schützt. Das heißt, Richtig. wenn ihre Aussage, wenn ihre Aussage festgehalten ist, wo sie gar nicht Einfluss drauf haben bei verschiedenen Personen und Stellen und dass die Täter wissen, dann ist es eine Gefahr, wenn man ihnen was antut. Dann fliegt Ja, das das Ganze ja stimmt. Das auf. habe ich mir ja zunutze gemacht. Ich habe gesagt, pass auf. Und zwar kommt da dieser Dirk Stein ins Spiel. Der Dirk Stein und ich haben damals über den AWD recherchiert, sind auf eine Endsumme von 580.000, knapp 600.000 D-Mark gekommen, die da schmu gemacht wurden über Steuergelder in Neuwied oder Koblenz. Warte, wo war er zuständig? Koblenz-Mondabaur, beides. Es ist ganz einfach. Ich mache in Koblenz mein Geschäft. Da kommen sie mir langsam auf die Spur, dann ziehe ich um nach Mondabaur. Jetzt gebe ich Koblenz was anderes an als Mondabaur. Die kommen mir auf die Schliche in Mondabaur, dann gehe ich mal gerade wieder woanders hin. Und so machen die das auch immer. So, entweder wird dann eine Insolvenz angemeldet. Ich habe ja nichts, ich habe ja nichts, doch guck doch bitte mal. Und es wird unter einem Dritten gemeinsam wieder ein neues Geschäft aufgemacht. Ja, weil die Gelder kommen letztendlich von A, nicht von C. Oder sie gehen hin und firmieren die Firmen einfach nur um. Also dann ist es nicht mehr der Claudia-Hof, sondern der Ludwigshof, ja? Denn das habe ich auch mehr. Der AWD macht es sich ganz einfach, der entlässt die Mitarbeiter und lässt ein paar über die Klinge springen. Fertig ist. Der Herr Maschmeyer ist ja zum Glück in Panorama, habe ich das gesehen, mit dieser Bestechungssache von der SPD aufgekippt. Das war mir damals schon bekannt, habe ich der Polizei damals schon erzählt, dass da Verbindungen hin bestehen. Hat mir keiner geglaubt. Ist es so, dass es Ihnen schwer gefallen ist, über diese ganzen Sachen zu sprechen?